Haben Sie auch noch gerne eine richtige Zeitung in der Hand? Ich habe hier die Nordamerikanische Wochenpost für Sie, Amerikas beliebteste Wochenzeitschrift in deutscher Sprache. Lesen Sie das Neueste aus Politik, Wirtschaft, Kultur und einen Fortsetzungsroman. Nachrichten aus der deutschen Gemeinde in allen Teilen der USA sowie Kreuzworträtsel und Horoskop finden Sie wöchentlich in der Nordamerikanischen Wochenpost. Ein Abonnement für nur 6 Monate kostet 47,50 und für ein Jahr nur 74,95. Rufen Sie uns an 1-248-641-9944 oder 1-586-486-5496 oder bestellen Sie gleich online www.wochenpostusa.com. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com. Guten Tag, meine Damen und Herren, am Mikrofon Susanne Nielsen, die Sie jetzt ganz herzlich zum Kulturspiegel begrüßt. Heute Holzbildhauerin Iris Witte aus Stille kommt Passion. Kommt man in das helle Studio dieser Bildhauerin, so schaut man fasziniert auf die riesengroße Werkbank, die wie ein Denkmal in sich selbst den großen Raum erfüllt. Und der Ort, auf dem die Holzbildhauerin aus Westfalen, die durch eine große Liebe nach Wiesbaden kam, ihre Kunstwerke erarbeitet. Heute geht sie im Leben und besonders in ihrer Kunst gezielt ihren ganz eigenen Weg. Wie sie beim Besuch einer Ausstellung der Werke Emil Noldes, der 2017 zu einem großen Jubiläum mit vielen Ausstellungen zu sehen ist, feststellte, war dieser Maler ein Seelenverwandter. Auch er nach einer Lehre als Holzbildhauer zu seiner ganz eigenen Kunst gekommen. So intensiv wie Witte ihre Arbeit besonders mit Holzkreuzen nimmt, so mag man gewisse Parallelen auch hier zu dem Maler Nolde ziehen, denn auch er ließ sich durch nichts von seinem Werk abhalten. Das wäre schon ein sehr schönes Vorbild, so die Künstlerin, die sich jedoch noch am Beginn eines solchen Lebens rein für ihre Kunst sieht. Die Passion immer gegenwärtig. Der Alltag jedoch ist für diese Künstlerin noch geteilt. Neben einer Arbeit im sozialen Bereich finden ihre Gedanken und ihre Beschäftigung mit aus Lindenholz geschnitzten Holzkreuzen durchaus ihre Verbindung. Wenn sie sich ein neues Stück Holz vornimmt, spannt sie dieses, grob vorgeschnitten, in die zu verfeinernde Holzkreuzform auf der Werkbank ein. Dabei bildet die große Holzfläche dieser Arbeitsplatte in sich schon ein Monument, ein Werk aus Holz für die weiteren kleineren Werke, die Witte in verschiedenen Richtungen von gegenständlich bis zu ganz abstrakt immer kurvenreichen Formen und angelehnt an eigene Gedanken entstehen lässt. Ganz konzentriert steht sie dabei an die Werkbank gelehnt und sucht sich eines ihrer vielzähligen Schnitzwerkzeuge und klopft sanft die Späne von der Mitte nach außen, wie auch das Motiv zentral, wie zum Beispiel eine Amsel, die nach allen Seiten des Kreuzes von kurvenreichem Blattwerk umgeben, sein Lied bzw. ihr Lied zu singen scheint. Die Ruhe, die Witte vom täglichen Stimmenwirrwarr der Großstadt in ihrer Bildhauerei in einem harmonischen Takt zu bringen bemüht ist, erinnert eher an die Stimmung und Stimmen der westfälischen Landschaft, in der ihre innere und äußere Heimat sich gründet. Ihre schönen Kreuze kann man auf der Hauptseite ihrer Homepage nach ihr selbst Iris Witte genannt finden und einzelne entstandene Kreuze dazu. Ruhig sind diese und naturbelassen in leisen Tönen des Lindenholzes vorwiegend, das heißt beige, aus dem sie entstehen. Es gibt aber noch andere Kunst, farbintensiv und passioniert, was Witte aber auch mit Nolde verbindet, der auch seiner norddeutschen Heimat und Landschaft seine Kraft schöpfte und besonders der Natur verbunden war, gemeinsam hat. Ist die Liebe zu intensiven Farben, zum tiefen Blau oder leuchtenden Gelb, ausgedrückt nicht in den weichen, hellen Kreuzen, sondern als Kontrast zu diesen ruhigen Werken im Rund in der Malerei. Ihre großformatigen Bilder, die an den Wänden der Altbauwohnung in einem guten Platz hängen, sind wie Träume. Ihre besondere Liebe, sagt sie, ist zum Porträt, zum Erfassen des Menschen. Dies tut sie durch Gestik, große Pinselstriche, die spontan den Menschen, den sie liebt, den sie ehrt, auf die Leinwand holen. Liebe gehört zu dieser Frau, zu ihrer Kunst, zu den Themen von Leben und Tod, zum Glauben und dem Zelebrieren beider Ebenen, die immer wieder in ihren intensiven Werken ausgedrückt werden, mal zwei- oder dreidimensional in der Ausführung. Ein Gespräch zu ihr und ihrer Arbeit findet über einen Tee an einem hölzernen Tisch statt. Ich darf Sie alle ganz herzlich zum Kulturspiegel begrüßen und jetzt vor allem die Iris Witte. Darf ich dich begrüßen? Wir haben schon du gesagt, sind Künstler zusammen und dann ist das du ganz schnell da. Und ich sitze hier vor ich sitze in einer wunderschönen Wohnung, einer Altbauwohnung mit schönem bunten Glas, wenn man reinkommt schon, mit schönen weißen Wänden und hohen Decken und einem tollen roten Samtsofa. Sowas habe ich mir immer früher gewünscht. Und ich weiß, du bist Holzbildhauerin und habe mir erstmal im Internet angeschaut, was für Holzskulpturen. Und das war bei meinem ersten Eindruck, ja, die Hauptseite war es Holz. Es waren Holzwerkzeuge, aber es war noch ein bisschen Geheimnis, weil ich nicht so recht in die Seite reinkam. Und das ist meine Schuld, weil ich das auf dem Handy probiert habe, also auf dem Telefon. Aber es hat mich neugierig gemacht. Und wie ich dann die einzelnen Sachen sah, habe ich gedacht, aha, das geht jetzt in Richtung ein bisschen auch Spiritualität, weil es ja auch Kreuze sind. Und dann hast du bist Westfälin, sag mir mal, wo du herkommst. Also gebürtig komme ich aus Reda-Wiedenbrück in der Nähe von Gütersloh. Und Bielefeld. Genau, und Bielefeld. Gütersloh für alle, da kommen die Miele-Waschmaschinen her. Das ist schön, wenn wir das in der Welt hören, die Miele-Waschmaschine hat es weit gebracht. Genau. Und ich stehe hier, oder beziehungsweise ich halte in der Hand, das sind nämlich handliche Kreuze zum Teil. Es sind auch sehr schöne Statuen, die hier stehen. Und hier ist eine Amsel. Und ich will gleich auf die Amsel zu sprechen kommen, weil es ja nicht das typische Symbol ist, auf einem Kreuz lauter wunderschöne Blätter geschnitzt zu sehen und da in der Mitte eine Amsel. Und das musst du mir jetzt erklären und uns allen erklären, was die Amsel auf dem Kreuz macht. Die Amsel ist nämlich glücklich. Genau, also die Amsel ist glücklich und sieht auch zufrieden aus. Und vielleicht mit dem Hintergrund, dass sie mich auch immer glücklich und zufrieden macht, wenn ich sie höre. Und das Kreuz, finden wir uns jetzt im Wald mit der Amsel? Oder? Nee, das ist einfach eher symbolisch. Kreuz in Bezug auf Gottes Schöpfung. Aha. Und die Kreuze, die wir jetzt hier sehen, sind ja explizit auch nochmal Kinderkreuze. Aha, wieso Kinderkreuze? Kinderkreuze, Kinder, die zur Kommunion kommen, aha, kriegen in der Regel in Familien auch ein christliches Geschenk, aha, unter anderem oft auch ein Kreuz. Aha. Mhm. Und diese sind nicht bemalt, sind also original Holz. Genau. Ist das, sag mal, was für Holz das ist? Das ist Lindenholz. Lindenholz. Ja. Und Lindenholz ist sehr leicht vom Gewicht her. Ja, genau. Es ist also kein, wenn wir an Pinie denken, Pinie hat sehr viel dunkle und helle Stellen, ja, also von der Maserung. Ja, von der Maserung. Und Lindenholz ist, ich habe ein bisschen geschnitzt in meinem Leben, das weißt du vielleicht noch nicht, aber das wird von Puppenschnitzern, von Holzköpfen, ja, brauchen ja sehr viel Details. Ja. Und das ist ein Holz, was sehr ebenmäßig in der Maserung ist und deshalb auch leichter zu schnitzen. Da stößt man sich dann also nicht an den einzelnen Ringen, den Jahresringen, genau, so sehr wie bei anderen Holzern. Ja. Und es ist ein wunderschönes, helles ja, ist ein helles Beige, kann man sagen, ja, fast weiß. Und ein Kinderkreuz, dann würde vielleicht auch ein Kind sich auch mit dieser Amsel ganz anders auseinandersetzen wie ein Erwachsener? Vielleicht, also ich habe es selbst erlebt als Kind, dass ich immer gerne gefühlt habe. Also das Haptische war für mich immer wichtig. Und den Gedanken habe ich jetzt auch bei den Kreuzen gehabt. Also den Kindern das irgendwie näher zu bringen. Generell vielleicht auch nochmal den Glauben im visuell im Kinderzimmer zu erleben. Also mit diesem Geschenk auch. Und gerade auch jetzt Blätter zum Beispiel, die Amsel nachzuzeichnen mit der Hand, das andere Kreuz hier mit den Schafen, mit dem Schäfer. Also Symbole gibt es ja viele, gerade auch im christlichen Glauben und was Kreuze angeht. Und da versuche ich das kindgerecht umzusetzen. Und kindgerecht heißt also, dass die Blätter also ausgeschnitzt sind. Das heißt, ich fühle also jedes Blatt einzeln, genau, wenn ich von der Mitte dieser Amsel, die ist nämlich in dem Kreuz, also genau in der Mitte, und diese Blätter bewegen sich also in alle Richtungen nach außen zum Ende des Kreuzes hin, also zu den Armen des Kreuzes und zu dem oberen und unteren Teil. Und das Gleiche eigentlich mit den Schäfchen. Die Schäfchen, und diese sind eigentlich sehr fröhliche Schafe, also die sind so kleine Wattewolken so und die hopsen so quasi um den Hirten herum, und der Hirte hat also die Figur ist in einer Kutte oder einem langen Gewand, und dieses was er den Schäferstab, den er hat, ist also quasi auch ein christliches Symbol mit dem Schäferstab, der ist so oben abgerundet und eingekringelt, und irgendwie kommt es mir so vor, als wenn die Schafe also irgendwie da auch in diese Richtung wollen. Also die laufen jetzt von allen Seiten wieder zur Mitte hin, wo der Schäfer steht. Und der Schäfer ist lang und dünn, und die kleinen Schafe sind, wie gesagt, diese schönen Wollknäule und sind ja auch aus Holz geschnitzt. Also die Wollknäule sind durch kleine Einbuchtungen in den Körpern von den Wölkchen auch fühlbar. Das heißt, ich fühle über das weiche Fell quasi des Schäfchens. Und alles ist rund, bis auf die Beinchen, die sind ein bisschen viereckig, genauso wie also der Stab von dem Hirten. So, und das würde mir also am besten gefallen, finde ich fast, weil ich irgendwie auch Tiere liebe. Aber nicht unbedingt Vögel, sondern so, ich habe immer gerne Fell. Katzen und so, Hamster, Goldhamster, alles mögliche in meinem Leben gehabt. So, und das dritte Kreuz, was wir hier haben, ist ein Fisch. Und auch das ist ja ein christliches Zeichen. Genau. Aber dieser Fisch, der könnte auch auf meinem Teller liegen. Also der hat etwas Fröhliches und kindgerecht auf jeden Fall. Und dieser Fisch schwimmt. Und das ganze Kreuz schwimmt, indem es also lauter abgestufte Wellenbewegungen hat. Und das finde ich auch sehr schön, wenn man da auch von dem Fisch her mit dem Finger quasi langfahren kann, entlang des Kreuzes, und immer wieder eine weitere Stufe einer weiteren Welle erreicht. Und zwar sehr schön von der Mitte wieder zum Rand. Aber eben auch in eine Richtung alles, glaube ich. Also so, der Fisch schwimmt auf einer Vielzahl von Wellen. Genau, Und ich weiß, du hast auch schon mit einer Stiftung gearbeitet, die also auch sehr viel Soziales tut, Kolping-Stiftung, haben wir gesagt. Genau. Und was haben die sich gewünscht oder haben sie sich an die Wand gehängt? Denn ich nehme an, da sind ja einige der Kreuze auch gelandet. Ja, also die haben sich unter anderem auch ein Kreuz für ihre Kolping-Familie gewünscht. Wichtig war natürlich, dass das Kolping-Zeichen drauf zu sehen ist. Also die haben ein bestimmtes Zeichen, ein genau, Logo, ja? Ja, und natürlich in Bezug auf die Familien Kolping, eben sind natürlich dann verschiedene Menschen zu sehen und Kinder. Also es ist auf jeden Fall hat es eine positive Botschaft, was Fröhliches, weil das man ja auch ganz schnell mit dieser Kolpingverbindung in Verbindung bringt. Und sind diese Figuren dann flacher gewesen oder mehr so dreidimensional wie dieser kleine Hirte? Oder hat es mehr so ein bisschen die Karikatur, den Charakter einer Karikatur oder eines Kinderbuches, wie dieser Fisch, der uns hier so anlächelt? Was hast du mit den Kindern gemacht? Sind es runde Köpfe? Sind es schmale Figuren? Sind es korpulente Figuren? Unterschiedlich. Also alles ist vertreten. Wir wollen ja auch alle Menschen in ihren Eigenarten auch ansprechen. Mhm. Und es ist eher so geworden, würde ich sagen, wie bei den Schafen. Mhm. Schon auch erhaben. Das Kreuz ist ja auch nochmal auch größer geworden als hier. Ich würde jetzt sagen, also 40 Zentimeter hoch, ja, und 30 breit. Und dementsprechend gehe ich da natürlich auch nochmal mehr in die Tiefe rein, damit es... Und es waren alles Menschen auf dem ganzen Kreuz dann? Oder waren die in der Mitte wieder? Ja, nee, die waren schon auf dem Kreuz versetzt angeordnet. Also überall. Ja, genau, quasi überall. Die Familie war das Wichtigste. Ja, genau. Sehr schön. Mhm. Und man kann hoffen, weil es die Stiftung ja in der ganzen Bundesrepublik gibt, dass man das auch, dass die Kreuze sich vielleicht auch vermehren. Ja, wer weiß. Es kann alles möglich sein, genau. Und im Moment vermehrst du sie privat, beziehungsweise du arbeitest jetzt an vielen Kreuzen für einen Markt, ja? Genau. Aha, ja. Und wo findet der statt? In der Heimat? Wir sind jetzt ein bisschen weit weg von Westfalen, im Hessischen, aber wie ist es denn, wenn man die jetzt alle zurücktransportiert? Ich weiß, das wird ein bisschen schwieriger, da wird man eine große Tasche benötigen, aber die sind ja leicht. Die sind leicht, die sind gut zu transportieren, und letztendlich, wenn die Kreuze ausgehen, kann ich sie natürlich nachschnitzen. Das also ich gehe hier nicht in die Massenproduktion, weil ja auch immer neue Ideen wieder aufkommen und dann auch andere Motive wieder geschnitzt werden. Und kommen dann Leute und sagen, ich möchte aber dies, also die Kolpingstiftung zum Beispiel, aber sagt ein anderer, ich liebe Schlangen. Gerne. Auch was Biblisches? Geht alles. Also ich kann auch gerne mit Namen arbeiten, Namen einschnitzen. Aber es ist ja etwas, was man eigentlich immer auch weitergeben kann. Also ich finde etwas, was so spezifisch ist, nicht vom Symbol her, sondern von der Schrift her, ist vielleicht, wenn es nur auf die Person bezogen ist, ein bisschen zu wenig gestreut von der Idee her. Also ja, aber das wird dann eben halt auf eine spezielle Person geschnitzt werden. Und so ein Kreuz kann ja auch, sollte ja eigentlich auch ein Lebensbegleiter sein. Ja, so, ne? Das stimmt. Und wenn jetzt... ein Kind ein Kreuz bekommt, kann es natürlich auch weiter wandern und mitwachsen im Erwachsenenalter und da vielleicht irgendwann im Leben auch einen Platz erhalten. Ganz richtig. Und symbolisch das Kind stützen, den Menschen. Bist du auch mit einem Kreuz aufgewachsen? Ich bin auch mit einem Kreuz aufgewachsen. War das auch ein buntes oder ein Nee, das war eher so ein Kreuz, wie man das... von jeher kennt, auch mit einem gegossenen Körper. Mein Opa war ja Bildhauer und von daher bin ich auch eher mit solchen Symbolen aufgewachsen. Mhm. Auch gerade was Symbole auf Grabsteinen angeht, zum Beispiel, was auf Friedhöfen zu finden ist. Gibt es da was dich immer gereizt hat, wo du gesagt, immer vorbeigegangen bist und gesagt, das ist mein Lieblingskreuz, weil diese Figur da ist oder weil dieses, nein? Ja, ich habe jetzt ein Kreuz geschnitzt, das hat sehr viel Schwünge, auch im Gegensatz Ecken und spricht mir aus der Seele. Das ist für mich so ein Lieblingskreuz geworden, so. Und was macht man, wenn man das Lieblingskreuz nicht weggeben will und es kommt jemand und sagt, ich will das aber haben? Naja, was man dann machen? Mit der Sache muss ich mich auseinandersetzen, natürlich. Nein, das steht ja auch bevor und es soll ja auch so sein. Aber in der Tat, ich habe da schon auch eine innige Beziehung zu meinen Stücken, die ich schnitze. Es ist ja auch eine gewisse Arbeitszeit, die da drin steckt. Absolut, aber ich finde es immer schade, wenn jemand sagt, wie lange hat es gebraucht, um das zu machen. Weil das Machen selber fängt ja im Kopf an. Ja, genau. Und der Prozess ist sehr lang. Ja, ja. Das Schnitzen an solches hat auch seine Stunden einfach, die da drin stecken. Ja. Aber zu sagen, 6 Stunden oder so und dann sagt der andere, ja, 6 Stunden Arbeitszeit sind 5 Euro pro Stunde. Also das ist furchtbar, weil da immer sofort ein Geldwert da entsteht, der ja weder dem ideellen noch dem kreativen Wert in irgendeiner Weise Das ist eigentlich nicht zusammenzubringen. Es sind, wie gesagt, es sind unsere Kinder irgendwo und die gibt man wenig gerne weg. Ja. Und wenn man sie gerne weggibt, dann gibt man sie gerne jemandem, der sie auch wirklich liebt. Auf jeden Fall, auch wertschätzt. Ja. Und jetzt, du bist aber über eine sehr seltene Lehre zu dieser ganzen Geschichte gekommen. Das gibt es nicht mehr viel. Holzbildhauerei. Ist eigentlich auch im Christlichen angesehen, ja. Nicht? Also im Alpenbereich kennt man das Krippenschnitzen und du hast das jetzt in Westfalen gemacht, ja. Und ist das auch eine Krippenschnitzerei gewesen? Oder? Ja, die Bildhauerei hat Krippen geschnitzt, auch Krippen, große Krippen für Kirchen, Haussegen, und auch Restaurationen wie Sockel für Heilige in der Kirche, die erneuert werden mussten. Oder also Restaurationsarbeit ist also auch angesagt in solchen Schnitzereien. Ja, genau, wenn es nicht Restaurationsbetriebe übernehmen, ja. Klar, werden dann auch Ornamente geschnitzt oder für Orgelbühnen. Mhm. Aber eine Bildhauerei heutzutage, deswegen das Handwerk stirbt in dem Sinne aus, weil, du hast es ja eben angesprochen mit der Arbeitszeit, dass letztendlich die Kundschaft nicht bereit ist, auch entsprechend einen Stundenlohn zu bezahlen und leider dann Massenproduktion entsteht. Und gerade bei Krippenfiguren sehen wir das ja auch, dass es Krippenfiguren gibt, die letztendlich nicht selbst geschnitzt worden sind, sondern in Fräsen gefräst worden sind. Dann gibt es Rohlinge, die das Motiv, die Form bilden, abbilden. Und dann danach wird eben halt per CNC gesteuerte Fräsen, werden die Krippenfiguren geschnitzt. Also da fährt quasi eine Maschine über diese Originalform und schnitzt sie gleichzeitig etwas anderem. Und dann natürlich sind die Produkte nicht mehr so teuer, aber es ist halt schwierig, wie zum Beispiel bei dem Fischkreuz. Da sind die Formen eingesetzt mit dem Eisen. Das könnte man jetzt mit der Fräse nicht so hinbekommen, weil die Fräse bohrt, hat einen Bohrer, der rund ist und bohrt sich in diese Form rein, um die Form herum und hat natürlich keine scharfen Ecken, die man bekommt, wenn man jetzt per Hand ein Eisen benutzt und in das Holz schnitzt. So. Mhm. Ja. Und du hast also eine wunderschöne Latte von Holzinstrumenten zum Holzbearbeitung. Das ist auch, das ist das Handwerkszeug. Ja. Und das ist wahnsinnig wichtig. Hast du das gleich von Anfang an angeschafft oder ist das was man sich nach und nach zusammenstellt? Ja, das schafft man sich in der Lehre an. Das ist auch ein Muss. Ja. Sozusagen, dass man, wenn man die Lehre mit der Gesellenprüfung abschließt, dass man auch seine eigenen Schnitzeisen hat. Ja, und die werden so zusammengestellt, dass man von allen Eisen, also es gibt ja Unmenge an Eisen, es gibt große Eisen zum Anlegen, wenn man große Figuren hat, dass man viel weghauen kann. Es gibt kleine Eisen, es gibt flache Eisen, es gibt Bohrer und Schrägeisen. Mhm. Und letztendlich 2000 auf der Bank wäre ein bisschen viel. Ich denke mal in vielen Formen. Mhm. Und dann hat man halt, also ich habe jetzt, weiß ich jetzt gar nicht, 50, 60 Eisen. Und hast du denn jetzt auch mal was riesig Großes gemacht, wo du gesagt hast, ich probiere mich jetzt daran, ich ziehe jetzt einen halben Baumstamm hinter mir her nach Hause und sehe mal zu, was ich damit machen kann? Also ich habe das schon mal gemacht, ja. Auch in der Tischlerei, in der ich mal gearbeitet habe. Es ist natürlich eine räumliche Sache. Natürlich. Und sobald ich wieder die Möglichkeiten habe, dann würde ich auch auf jeden Fall wieder was Großes schaffen. Eisen dafür habe ich auf jeden Fall. Das ist schon mal toll. Genau. So eine Riesenkrippe oder so. Wäre es dann immer was Christliches oder ich weiß, dass dein Gesellenstück nicht gerade in der Bibel vorkommt. Nein, ein Papagei. Nee, auf keinen Fall. Es muss nicht unbedingt was Christliches sein. Also da schlägt mein Herz auf jeden Fall auch Skulpturen. Könnte alles sein. Könnte alles sein, ja. Menschenlieber oder? Menschenlieber, nee, Menschen auf jeden Fall. Krippenfiguren würde ich auch gar nicht unbedingt schnitzen wollen. Ja. Eher Skulpturen. Und Papagei, Menschen. Wie kam der zustande? Wieso? Wie entscheidet man sich dafür? Das war auch so ein Zufall. Ja. auch im lebenden Papagei und die Faszination. Aha. Und war da einer in Westfalen? Ja, ja. Ja, aber bei so Bekannten, die hatten eine Papageienzucht. Und letztendlich sucht man sich natürlich auch ein Stück aus, wo man auch zeigen kann, an dem man zeigen kann, was man gelernt hat in den 3 Jahren. Eine gewisse Herausforderung sollte es ja also darstellen, und es gibt auch welche, die einfach Reliefs geschnitzt haben oder auch Tiere. Wie viel wart ihr da? Wie viele Lehrlinge? In dem Lehrjahr, in dem ich war, war ich alleine in der Bildhauerei. Aber und du kennst auch andere, die da waren? Ich kenne auch andere. Wie gesagt, das ist ein kleines Handwerk, was betrieben wird. Bundesweit hatten wir zu meiner Zeit 9 in einer Landesfachklasse. Mhm. Die kamen bundesweit zusammen an einen Ort, in Lemgo, in der Nähe von Bielefeld. Ja. Und da wurde geschnitzt und gelernt. Ah, ja. Also das musste man, also nicht in dem Betrieb selber, der jetzt vor Ort war, oder war das Gesellenstück? Selbst, das Gesellenstück, das wurde dann, vor, musste man das, also ja, unter das Aufsicht machen? Unter Aufsicht. Oh. Und man hatte auch eine... Also maximal 100 Stunden durfte man dran sitzen. Wow. Und das wurde, ja, der Verlauf ist so, dass man erst letztendlich eine Zeichnung anfertigen muss von dem zu machenden Gesellenstück. Das wird abgesegnet von der Prüfungskommission. Mhm. Danach fertigt man ein Gipsmodell an, beziehungsweise erst ein Tonmodell, dann ein Gipsmodell, und dann fängt man an zu schnitzen. Wow. Und dann muss das Gesellenstück in Holz genauso aussehen wie das Gesellenstück auf der Zeichnung. Und dem kann ich zusprechen, denn ich weiß ja, hier steht sowohl das eine als auch das andere. Jetzt gehört natürlich noch die Fräse dazu, die das auch machen könnte. Haha. Ja, ja. Und dann gäbe es sehr viele Papageien dann auf einmal. Viele. Ja, genau. Ja, ja. Das wäre natürlich irgendwo auch, ich weiß es nicht, ob das schade wäre oder nicht. Solche Gesellenstücke werden nicht mehr viel gemacht. Was siehst du mit diesem Beruf passieren? Also gehen diese Leute, die sich noch für diese Sache interessieren, jetzt in die Bildhauerei und sagen sich, ich mache lieber Steinmetz? Das war ja auch eine Möglichkeit für dich. Ja, ja. Woran nicht scheiterte, sondern woran hast du dich dann anders entschieden? Warum nicht auch noch Stein als Material? Also ich habe die Steinbildhauerei nochmal weitergemacht. Also zumindest im Ansatz. Genau, im Ansatz, genau. Das war also die Idee, da nochmal eine Lehre anzuschließen. Ja, genau. Also wären das nochmal 3 Jahre gewesen? Es wären nochmal 3 Jahre gewesen. Und das geht aber in Richtung Friedhofs. Das ist hauptsächlich, genau. Es gibt auch Restaurationen, es gibt auch Konsolen, die gemacht werden. Letztendlich ist aber der Hauptmerk auf dem Friedhof. Und es ist eine sehr anstrengende Arbeit und letztendlich, wenn man den Lebensunterhalt bezahlt, auch recht schlecht bezahlt. Also meine Entscheidung war eher physisch, weil mein Körper einfach zu sehr angestrengt war von der Arbeit im Stein, auf dem Friedhof, Fundamente buddeln und Zement anrühren und so weiter. Letztendlich geht man nicht eher ins Bodybuilding-Training, sodass man das dann schafft? Nee, das macht man dann bei der Arbeit und kommt kaputt nach Hause. Ja, ja, genau. Ja, aber das ist natürlich klar. Das ist wirklich Mordsarbeit. Also Michelangelo hatte bestimmt auch einen Körper entsprechend dessen, was er da auch zustande brachte. Also man darf auch nicht vergessen, der Stein ist ja auch kalt die ganze Zeit. Ja. Das ist ja anders beim Holz. Mhm, das stimmt. Das Holz ist warm und ich habe ja oft die Hand auf dem Stein liegen. Ja. Ich habe einen kalten Meißel in der Hand. Ja. Der hat kein Heft aus Holz. Dann müssen wir ins südliche Rom oder so und vielleicht hilft das mit den Temperaturen. Das ist in der Tat eine Schwierigkeit, gerade im Winter in Stein zu arbeiten. Gut, wenn die Steinhalle schön warm ist, aber letztendlich auf dem Friedhof ist es dann wieder kalt, wenn man einen Grabstein setzt. Und naja, ein Leben lang Grabsteine hauen ist vielleicht auch nicht so toll. Das weiß man nicht. Es gibt sicher Leute, die also das mit Liebe tun. Aber ich weiß auch, dass es auch oft nicht vor Ort ist, sondern dass es also in anderen Gefilden gemacht wird. Ob das nun in anderen Ländern ist, das weiß ich jetzt nicht, aber ich weiß, dass also auch Steine hier in Deutschland angeliefert werden. Natürlich, das ist eine Preisfrage. Die werden sicherlich vor Ort auch gemacht in Bildhauereien, immer noch, auch hier. Nur wenn ich einen billigen Grabstein haben will, dann bestelle ich den in Anführungsstrichen, das ist so ein Jargon in der Bildhauerei, von der Stange. Ja, und von der Stange ist klar, das ist vielleicht nicht auf meinem Friedhof die Masse, der ist vielleicht ein Einzelstück, aber er ist dann natürlich nicht ganz so teuer, wie das, was ich also dem, den ich verehre, auf den aufs Grab vielleicht stellen möchte. Ja. Oder auch in die Wohnung, wenn ich so will. Also es gibt ja auch Statuen, die in Gärten sind. Es gibt ja Gartenarchitektur. Ja. Und das, da würde ich deine Sachen auch sehen. Also das muss jetzt nicht unbedingt immer christlich sein. Nein, nein, auf keinen Fall. Ja. Wenn man sagt, also wo würde man heute noch eine Statue hinstellen? Auch eine Figur. Da gibt es wunderschöne Gärten immer noch. Und also in Deutschland bin ich im Moment von Rosensträuchen umringt. Also so viele Rosen habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Und gibt also auch in Paris den Parc Bagatelle. Also es gibt so wunderschöne Außenarchitektur, die dann auch noch von Statuen eben noch weiterhin mit bestimmt werden kann. Nicht? Und würdest du das mit Holz auch so sehen, dass dein Holz lieber draußen ist oder lieber drinnen ist? Für dich, also was stellst du dir vor? Man setzt sich ja doch irgendwo auch ein kleines Denkmal, wenn man etwas in 3D baut. Und ist das dann etwas, was man sich dann auch im Umfeld vorstellt, wenn man es dann im Gedanken erbaut oder kreiert? Auf jeden Fall. Also ich kann mir auch mein Holz draußen vorstellen. Das ist zwar ein bisschen schwierig, weil man es oft auch wieder imprägnieren muss und wieder fit machen muss für die Witterung draußen. Mhm. Gerade auch, wenn Regen drauf fällt. Es gibt ja auch Holzkreuze zum Beispiel. Mhm. Das ist nicht so einfach. Da ist der Stein wirklich pflegeleichter. Und eine Steinskulptur draußen. Mhm. Also Holz letztendlich, dass das Material so schön bleibt, wie es am Anfang war, ist es letztendlich schon auch besser drinnen aufgehoben. Mhm. Es ist dann oft auch zu schade, wenn es dann Moos ansetzt, sozusagen. Ja, aber auch sicher reizvoll irgendwie. Ja, auch die, aber es sieht nicht so schön aus wie auf dem Stein. Nee, aber ich finde also jegliche Naturprodukte, also von der Natur entstandenen, dazu gehört ja Holz auch und Stein eigentlich auch, ne? Haben ihren eigenen Reiz, wenn sie mit anderen Materialien zusammengebracht werden. Also ein verstorbener guter Freund von mir war auch Holzbildhauer, Manfred Dierkling. Mhm. Der hat in Hamm gearbeitet und hat auch fantastische Sachen gemacht, auch für also Holzskulpturen draußen. Mhm. Stelen und fantastische Werke. Also von daher ist es auch möglich und er hat auch viel mit der Kettensäge gearbeitet. Also da hat er eher grobe Sachen gemacht. Und wie ist es mit Hölzern aus Afrika? Die sind ja also zum Teil sehr dunkle Hölzer, die dann auch hier irgendwie herkommen. Hast du schon mal so etwas erlebt, solches Holz, und auch damit mal gearbeitet? Also ich habe schon verschiedenes Holz auch mit verschiedenen Hölzern gearbeitet. Wenn das Holz zu hart ist, ist es dann schwierig. Vor allen Dingen, wenn man im Hirnholz schnitzen muss. Es gibt natürlich auch Hilfsmittel, wie beim Stein, dass man mit Pressluft, Luftmeißel arbeitet, gerade um das durch das Hirnholz zu kommen. Aber letztendlich ist es schon eine Quälerei auch. Mhm. Und das ist sehr schade. Es ist nicht so dein. Nee, also ich weiß nicht, mit Pressluft. Oder mit Kettensäge. Mit Kettensäge, das ist mir zu grob, ganz ehrlich, also, glaube ich. Ich du weiß, hast auch nicht die Körperstatur, also du bist sehr schmal. Ja. Und ich glaube, das hat auch dann wieder mit dem Bär von dem Steinmetz da also zu tun, der sich dann also mit solchen Dingen auseinandersetzen kann. Ja, also das ist mir zu maschinenlastig und auch zu laut. Also da bin ich zu sensibel, in Anführungsstrichen, was den Lärm angeht. Ich genieße die Geräusche, die entstehen, wenn ich schnitze, wenn ich mit den Händen, mit dem Eisen auf dem Holz bin, wenn ich höre, wie sich das Holz, wie ich das schäle in dem Sinne, wenn ich das Holz rieche, und das liebe ich gerade auch beim Lindenholz, es hat einen fantastischen Geruch. Aha. Nein, nicht kein Geruch, ein Duft. Ja. Es duftet fantastisch. Schön. Und da tauche ich gerne meine Nase in die Späne rein. Und das hätte ich nicht. Mit der Kettensäge wäre ich nicht beim Holz. Ah. Ich hätte da einen Teil zwischen mir. Mhm. Und jetzt hier und heute würde ich sagen, nein. Dann wünschen wir, dass vor allem jetzt noch viele schöne Kreuze entstehen für den Markt. Da geht's wohin? Nochmal auch in die Heimat. Ja. Und es ist ein großes Sommerfest und vor Ort werde ich auch schnitzen und auch nochmal ein paar Sachen ausstellen. Und das ist eigentlich auch sehr schön, so der Kontakt mit dem Publikum. Hast du das schon mal gemacht? Ja, das habe ich schon mal gemacht. Ja, ja. Und wer kommt dann zu dir und fragt, was kommen da für Fragen? Ach, viele interessante. Also was ist das für Werkzeug? Darf ich mal anfassen? Oh, ist das scharf? Es ist nämlich sehr scharf. Ja. Oder was ist das für Holz? Was machst du da? Darf ich auch mal? Das ist halt ein bisschen schwierig. Da muss man gucken, dass sich niemand in die Hände schnitzt. Aber man kommt immer ins Gespräch. Es ist ein gutes Medium dafür. Also man kann auch zwischendurch innehalten. Also ich glaube, auf jeden Fall, wo man nicht geplagt ist, dass man also weitermachen muss oder man ist an einem Rad oder an irgendetwas dran, was sich weiter bewegt. Genau, nee. Und das ist das Tolle. Also das kann ich steuern und das ist das, was ich auch liebe. Auch wenn ich schnitze, tauche ich ein. Ich höre nichts. Also ich höre auch keine Musik dabei, kein Radio. Die Zeit fließt. Hätte ich gedacht, die frühen Opern gehen mit per Walkman. Die höre ich eher, wenn ich male. Aber beim Schnitzen höre ich gar nichts. Interessant, ja. Naja, man hört dann die Außengeräusche, nicht derjenigen, die um einen rum sind oder die an einem vorbeigehen. Ja. Und schnitzt du lieber drin oder draußen? Drin. Du hast hier ein riesen Werkbank, wo ich gesagt habe, wie kommt die denn in den zweiten Stock oder so? Also das ist ja ein Wahnsinn. Und da haben also nette junge Männer geholfen, dieses Monster auch an den richtigen Ort vor ein schönes großes Fenster zu führen. Und man braucht, das ist auch Holz, das ist auch etwas, das ist auch etwas Gewachsenes irgendwie, also so ein Holz, so ein Dreh. Ja. Was sagt man dazu? Eine Werkbank. Ja, genau. Also das ist, ich finde das sehr sympathisch, auch die ganzen Naturstoffe, mit denen du dich umgibst, von Holz bis Wolle bis, wie gesagt, ob das Schäfchen sind, die ideell sind oder auch ein Teppich, der Wolle ist. Das sind ganz, ganz wichtige Faktoren, die einen auch einen Ruhepunkt verschaffen, als Ort der Wirkung und auch einen animieren, seine Arbeit innerhalb dieses Systems auch weiterzumachen. Das heißt, dir käme wahrscheinlich nicht in den Sinn, jetzt irgendwie noch ein Plastikteil mit einzubauen. Könnte ich mir vorstellen. Nee. Also das wäre jetzt, ich meine, es gibt Leute, die machen aus Flipflop-Sohlen, habe ich heute Morgen im Radio gehört, also machen die jetzt also Reliefs, weil sie sich sagen, sonst landet es auf dem Meeresboden oder im Meer und produziert mehr Müll. Also ich nehme mir jetzt auch nicht Naturstoffe, Plastik, und mache daraus etwas Kreatives, Schönes, um das wieder in die Zivilisation einzuführen und von dem Meeresgeschehen dann wegzuführen. Und in deinem Falle nimmst du ja die Natur und duplizierst sie hier und hast sie aber in Reinform. Genau, sollte es auch so bleiben. Ja. Also ich glaube nicht, dass ich da Flipflops mit einarbeite. Das wissen wir noch nicht. Ja, aber man weiß es nicht. Man weiß nicht, was kommt. Genau, ja. Dann wünschen wir uns erstmal Lindenholz, Kreuze und Statuen und wünschen dir viel Erfolg. Vielen Dank. Am Mikrofon war Susanne Nielsen und hier sitzend mit der Iris Witte in Wiesbaden im Sommer 2017. Dankeschön für das Gespräch. Gerne. Das war ein wunderschönes Gespräch und hoffentlich gibt es Ihnen viele Einsichten. Umgeben waren wir natürlich von Ihren Werken, dem Papagei, Ihr Abschlusswerk bei der Holzbildhauerei-Lehre. Schon ein Vorgeschmack auf Lebensfreude, die sich kaum in Auftragsarbeit und Arbeit in einem großen Betrieb verwirklichen lassen. So geht Iris Witte auch eigene Wege, aber nichtsdestotrotz gezielt auf dem Pfad zurück zu in ihre Landschaft und die Art der Menschen, die ihre Werke gut verstehen und diese auch in ihre Leben holen. Sie zeigt ihre Art des Arbeitens bei Kunstfesten, indem sie demonstriert, wie sie schnitzt, und freut sich, wenn man seine eigenen Gedanken und Träume als Inspiration oder als Anregung auch an sie heranträgt und mitbringt. Was dabei herauskommt, ist ein ganz großes Glück, das wiederum Glück im so von dieser Kreativität Bereicherten freisetzt. Man möchte Iris Witte begegnen und ihr weiterhin wünschen, dass ihre Passion weiterhin andere bereichern mögen. Ich darf mich ganz besonders bedanken. Ich war es, bereichert von diesem Gespräch, und ich hoffe, Sie sind es auch und schauen sich mal die schönen Werke auf Ihrer Seite an, die Sie in unserem Blog dann auch nochmal nachlesen können, und ein paar Fotos, die ich von unserem Gespräch bzw. bei unserem Gespräch gemacht habe. Vielen, vielen herzlichen Dank, Iris Witte, und ich hoffe, dass wir lange, lange von diesem schönen Werk zehren werden können. Am Mikrofon Susanne Nielsen, die sich jetzt verabschiedet und Ihnen einen ganz tollen Sonntag wünscht und eine schöne Woche. Und bis wir uns wiederhören. Tschüss, ciao, seien Sie nett zueinander. Ihre Susanne Nielsen am Mikrofon und an der Technik Bill Davidson. Vielen Dank. Tschüss. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com. Welcome to Bill's Bios. Hi, this is Bill Davidson, producer and engineer of the German Radio Show. These are my short biographies of famous German and German descent people. Hear where they were born, how they got their start, and how they affected history. So I hope you enjoy Bill's Bios. Today's bio is on Amelia Earhart. Amelia Mary Earhart, daughter of German-American Samuel Edwin Stanton Earhart, and Amelia Amy Otis Earhart, was born July 14, 1897, in Atchison, Kansas. Ms. Earhart was an American aviation pioneer, an author, and the first female aviator to fly solo across the Atlantic Ocean. During an attempt to make a circumnavigation flight of the globe in 1937 in a Lockheed Model 10 Electra, Earhart disappeared over the Central Pacific Ocean near Howard Island. Fascination with her life, career, and disappearance continues to this day. On January 5, 1939, at the age of 41, Miss Earhart was declared dead in absentia. This has been Bill's Bios by producer Bill Davidson of the German Radio Show. Bill's Bios are brought to you by Bucket List Studios of Tampa Bay, where you can be the star you are. Wunderlich fährt nach Norden. Eine Buchrezension von Renate Schauer. Wie charmant es sein kann, wenn nicht alles enträtselt wird, zeigt uns Marion Brasch mit ihrem zweiten Roman Wunderlich fährt nach Norden. Die besonderen Momente im Unbestimmten ergeben ein kurzweiliges Buch, obwohl nichts wirklich Spektakuläres passiert. 8 Tage begleiten wir Wunderlich 43, Gelegenheitsjobber nach gescheiterter Ausbildung zum Bildhauer, der Wundersames und Skurriles erlebt, das ihm nach und nach aus seiner Lethargie lockt. Bevor es auf Seite 255 heißt, der Protagonist sei aufgewacht, ließ er sich fast nur treiben. Belohnt wurde er mit der Entwicklung vom unglücklichsten zum verwirrtesten Menschen, den er kannte. Ein verschmitztes Grinsen ist hier, wie an vielen anderen Stellen des Romans »Wunderlich fährt nach Norden« von Marion Brasch, kaum zu unterdrücken. Wunderlich wird uns von seinem Mobiltelefon vorgestellt. Denn das kann sprechen bzw. übermittelt Weisheiten, Warnungen und Wegweisendes. Mr. oder Mrs. Anonym wird den ganzen Roman über seine, ihre Identität nicht preisgeben, aber zwischendurch als Orakel verkünden, was diesem oder jenem Zeitgenossen bevorsteht und was er bereits hinter sich hat. Zunächst fordert es den Liebeskummergeplagten Wunderlich auf, guck nach vorn. Anonym ist das erste Mysterium, witzig, unaufdringlich, spannungshaltend. Zudem gibt es im Roman eine Reihe von Begegnungen auf dem Weg nach Norden, die bis ins Detail eine gute Tragfähigkeit beweisen, aber jenseits des üblichen rangieren. Dennoch muss noch etwas Sagenhaftes eingeführt werden, Blauharz, mit der wunderbaren Eigenschaft, schnell Wunden zu heilen. Die Kehrseite ist, dass man vergisst, das und wodurch man verletzt gewesen ist. In philosophischer Hinsicht stellt sich die Frage, ob das in jedem Fall wünschenswert ist. Marion Brasch hat im »Ab jetzt ist Ruhe«, den Roman ihrer fabelhaften Familie von 2012, eine Erkenntnis formuliert, die Pate gestanden haben könnte, bei Wunderlichs Reise. Die Autorin hatte als junge Fahranfängerin begriffen, dass das schnellere Überwinden von Entfernungen nichts mit dem Erreichen von Zielen zu tun hat, die meinem Leben eine tiefere Bedeutung geben würden. Wunderlich, eher ein zielloser Langweiler, bricht lediglich in eine Richtung auf, nach Norden nämlich. Das Zeitbudget scheint keine Rolle zu spielen, Gelegenheitsjobber, und ob etwas tiefere Bedeutung erlangt, wird er früher oder später merken. Das weckt Neugier, ob Unbestimmtheit gehalten sein kann oder ob sich etwas herauskristallisiert, das über das Hier und Jetzt hinaus kostbar wird. Es passt so wunderlich, dass sein Ausweis abgelaufen ist und ihn deshalb eine resolute Zugbegleiterin auf einer verlassenen Bahnstation aussetzt. Hier trifft er Finke, der ihn in seiner Behausung nimmt. Wunderlich überlässt sich ohne Eile einer Reihe von Zufällen und entdeckt dabei manchen Kern, nach dem er gar nicht gesucht hatte. Auffällig, es treten mehrere rothaarige Frauen auf. Rothaarig war nämlich auch die Ex-Frau von Wunderlich, mit der er einen Sohn hat, den er vor 11 Jahren das letzte Mal gesehen hat. Und es gibt mehrere Akteure, die wie Wunderlich 43 Jahre alt sind. Unter anderem der Entdecker des Blauharzes, dem seine Entdeckung nicht gut bekommen ist. Auf welche Assoziationen und Rückblenden sich Wunderlich einlässt, ist ganz allein ihm überlassen. Anonym spuckt kaum eindeutige Empfehlungen und schon gar keine Gewissheiten aus. Auszuprobieren, wie es sich anfühlt, wenn einer weder zeitlich noch räumlich zu lokalisieren ist, kann Spaß machen, wie die Autorin, sie arbeitet als freie Rundfunkredakteurin, beweist. Jedenfalls spielt die Handlung während einer Phase in einem Landstrich, als dort 2 Kaffee und 1 Schnaps noch 4,80 gekostet haben. Die Währung wird natürlich nicht verraten. Ob es nun Wunderlich bis zum Meer schafft oder nicht, ist eigentlich fast unerheblich. Dass er manche Rätsel nicht lösen kann und ihm andere Erscheinungen irritieren, fügt sich glaubwürdig in diesen charmanten Roman, der sonderbare Momente sammelt, liebevoll ausstaffiert und dezent mit feinem Humor würzt. Hauptsache Wunderlich fühlt, dass diese Geschichte zu seinem Leben wird, er nicht länger Zuschauer bleibt. Dies ist schon viel, um das Vertrauen für alles Folgende zu bekräftigen. Marion Brasch, Wunderlich fährt nach Norden, Roman, S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main, 2014, 288 Seiten. Das war die Buchbesprechung von unserer Mitarbeiterin Renate Schauer. Sie finden sie auch auf Frau Schauers Blog. Dazu können Sie in unseren Blogseiten nachschauen und den Link verfolgen. Am Mikrofon war Susanne Nielsen. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort